Kapitel 7, Aufgabe 7a. Arbeiten ohne Grenzen. Hören Sie den Text und machen Sie sich Notizen. In einer gemeinsamen Stellungnahme fordern führende Arbeitsökonomen aus 10 EU-Ländern von der europäischen Politik ein Bündel von Maßnahmen, um die freie Arbeitsmobilität innerhalb der Europäischen Union zu stärken. Damit wenden sich die Wissenschaftler gegen den wachsenden Europapessimismus und die jüngsten Vorstöße, das Grundrecht auf Freizügigkeit aufgrund der Debatte um vermeintlichen Sozialtourismus wieder zu beschneiden. Die Ökonomen erklären, ein echter europäischer Arbeitsmarkt ohne Grenzen ist nicht zuletzt eine Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Binnenmarkt und einen stabilen Euro. Er steigert die Wachstumschancen und erleichtert die europaweite Ausbalancierung von Angebot und Nachfrage. Die ungehinderte Freizügigkeit für Arbeitnehmer sorgt für mehr wirtschaftliche Dynamik in der gesamten EU, hilft beim Abbau der gravierenden ökonomischen Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedstaaten und mildert die negativen Auswirkungen der demografischen Entwicklung. Vor diesem Hintergrund fordern die Experten ein europaweites Aktionsbündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zur Umsetzung der folgenden Maßnahmen. Erstens, bessere Koordinierung im Bereich des Steuer- und Sozialrechts sowie bei der betrieblichen und privaten Altersvorsorge. Zweitens, Aufbau einer effektiven europaweiten Arbeitskräftevermittlung. Drittens, klare Bedingungen beim Bezug von Sozialleistungen während der Arbeitssuche in einem anderen EU-Mitgliedstaat. Viertens, Unterstützung von grenzüberschreitender Mobilität, etwa durch Sprachförderung und Umzugshilfen, Ausweitung der Austauschprogramme für Auszubildende, Studierende und Erwerbstätige. Fünftens, generelle europaweite Anerkennung von beruflichen Qualifikationen und Abschlüssen sowie klare Regeln für den Zugang zu regulierten Berufen. Sechstens, Öffnung auch der öffentlichen Verwaltungen für qualifizierte Bewerber aus dem EU-Ausland. Siebentens, Verbesserung der Informationspolitik, um die EU-Bürger von den individuellen und gesamtgesellschaftlichen Vorteilen uneingeschränkter Mobilität zu überzeugen.